Zur Ordnung der Liebe zwischen Mann und Frau gehört also auch der Verzicht. Er beginnt bereits in der Kindheit. Denn um Mann zu werden, muss der Sohn auf die erste Frau in seinem Leben, nämlich auf seine Mutter, verzichten. Und um Frau zu werden, muss die Tochter auf den ersten Mann in ihrem Leben, nämlich auf ihren Vater, verzichten. Daher muss der Sohn schon früh aus dem Bannkreis der Mutter in den Bannkreis des Vaters treten. Und die Tochter muss schon früh aus dem Bannkreis des Vaters zurück in den Bannkreis der Mutter treten. Im Bannkreis seiner Mutter bringt es der Sohn oft nur zum Jüngling und zum Frauenhelden, aber nicht zum Mann. Und im Bannkreis ihres Vaters bringt es die Tochter oft nur zum Mädchen und zur Geliebten, aber nicht zur Frau. Wenn Mutters Sohn Vaters Tochter heiratet, sucht der Mann sich oft Ersatz für seine Mutter und findet ihn in einer Geliebten. Und die Frau sucht sich oft als Ersatz für ihren Vater einen Geliebten und findet diesen Ersatz bei ihm. Wenn aber Vaters Sohn Mutters Tochter heiratet, werden sie eher ein verlässliches Paar. Übrigens versteht sich Vaters Sohn oft gut mit seinem Schwiegervater. Und Mutters Tochter versteht sich gut mit ihrer Schwiegermutter. Umgekehrt versteht sich Mutters Sohn oft gut mit seiner Schwiegermutter und schlecht mit seinem Schwiegervater. Und Vaters Tochter versteht sich gut mit ihrem Schwiegervater und schlecht mit ihrer Schwiegermutter.